Ja, das war ein Student in Andreas Baums Rückblick auf 30 Jahre Unistreik. Einer, der ja eigentlich immer mit von der Streikpartie war und das an einer sehr streikfreudigen Universität, ist der emeritierte Politikwissenschaftler Professor Peter Grotjan von der FU Berlin. Schön, dass Sie da sind, Herr Grotjan. Dankeschön. Sie unterstützen diesen Bildungsstreik. Sie haben bereits im vergangenen Jahr zu Protesten ja gegen den Bachelor aufgerufen, also gegen diese gesamte Bologna-Reform. Wie beurteilen Sie eigentlich den Verlauf jetzt der Aktion? Ist das wirklich eine Massenbewegung von Schülern und Studenten geworden? Es ist schon ein überraschender Erfolg. Wenn ich so mit den Studierenden dies und jenes auch dazu beigetragen konnte, dass der Streik mobilisiert wurde, dann waren wir immer relativ skeptisch. Und ich finde, das, was sich jetzt zeigt, dass gestern 240.000 Studierende und Schüler und auch Eltern, Lehrer, leider wenige Hochschullehrer im Protest vereint waren und das ja auch einen Zusammenhang hat mit dem Kita-Streik, dann finde ich das schon sehr beachtlich. Und beachtlich finde ich auch, dass sich erstmals seit langer Zeit Schüler und Studierende wirklich zusammengetan haben, dass die Gewerkschaften, die sozialen Bewegungen wie ATTAC das auch unterstützt haben und dann eigentlich einen großen Öffentlichkeitsschub erzielt haben. Und ich habe auch den Eindruck, dass jetzt die Politik in irgendeiner Form doch darauf reagieren muss, denn der Druck ist einfach zu groß. Man kann nicht Quelle Karstadt-Mitarbeiter, die streiken, nun hätscheln und 24 Stunden Sitzung machen und sich anderweitig mit dem Bildungsthema nicht beschäftigen. Es geht nicht mehr und deswegen hat der Bildungsstreik im Juni jetzt die Politik erreicht. Also wenn wir es jetzt mal mit so ein bisschen Abstand betrachten, würden Sie sagen, ist das das, was jetzt den Unistreik in diesem Jahr von den vorherigen unterscheidet, vor allen Dingen das Zusammengehen mit den Schülern? Ja, und auch die ganzheitliche Sicht des Bildungswesens. Wenn Schüler und Studierende sich zusammentun, dann haben sie einen Blick auf die Schule und die Hochschule. In vieler Hinsicht wird ja auch beklagt, dass das, was sozusagen der Trimm-dich-Kurs in der Schule ist, mit dem Trimm-dich-Kurs an der Universität weitgehend fortgesetzt wird. Insofern gibt es auch eine gewisse Nähe, die tatsächlich vorhanden ist. Und ich glaube, die Studierenden vor allen Dingen haben sich von dieser Engführung der letzten Jahre doch verabschiedet, wo es dann nur um Studiengebühren weitgehend gegangen ist, in der Erwartung, da kann man dann die Leute besser mobilisieren, weil es ans Portemonnaie geht und ähnliche mehr. Das war ja auch ganz gut in den Protesten in Hessen, Baden-Württemberg und auch in Nordrhein-Westfalen. Aber es hat nicht insgesamt getragen. Und ich bin sehr froh, als etwas älterer Hochschullehrer, dass nun dieser ganzheitliche Blick auf die Bildung wieder da ist und auch in den Forderungen sich widerspiegelt und ich nehme auch an, jetzt in den politischen Aushandlungsprozessen doch zum Tragen kommt. Ganzheitlicher Blick, sagen Sie, aber es bleibt ja trotzdem sehr eng. Es geht um die Bedingungen des Lernens an der Schule und an der Universität. Und wenn man jetzt mal ganz weit zurückblickt, wie Andreas Baum das gemacht hat mit den Ho Chi Minh-Rufen, dann muss man sagen, der große Unterschied zu 68 ist zumindest, dass jetzt die Schüler und die Studenten nicht mehr die ganze Gesellschaft ändern wollen. Ja, der Witz besteht vielleicht jetzt darin, dass die 240.000, die jetzt auf der Straße waren, eigentlich fast mehr waren als die 68er. Nur die gesellschaftliche Erschütterung über die 68er war natürlich ungleich größer, weil es ein frontaler Angriff war auf die relativ restaurative Bundesrepublik. Und die Etablierten waren auch fast erstarrt. Die konnten mit diesem Protest überhaupt nicht umgehen. Es heißt also, es war ein gesellschaftspolitischer Konflikt, der ging nicht nur über Vietnam, der ging über Bildungspolitik, der ging um damals schon auch ein bisschen um Geschlechterpolitik, der ging um die Frage von Demokratie und ähnlichem mehr. Und es war kein Zufall, dass Brandt dann 1969 seine Regierungserklärung damit begann, dass er eine Politik der inneren Reformen und Bildung stand da sehr weit oben, aber auch ein Mehr an Demokratie wagen wollte. Also 68 war ein gesellschaftspolitischer Konflikt auf vielen Politikfeldern, während heute es zunächst mal auf das Bildungssystem schon konzentriert ist, aber durchaus auch mit Konflikten Effekten, zum Beispiel zur Finanzmarktkrise und zur Wirtschaftskrise, weil die jungen Leute natürlich zu Recht argumentieren, warum werden eigentlich nur Banken gehätschelt und warum fließen in die Hypo-Real Estate 104 Milliarden, während alle davon reden, dass Bildung wichtig ist. Aber wenn es um Finanzierung geht, ist die Sache fix zu Ende. Lassen Sie uns mal diese Diskussion jetzt nicht führen. Ich möchte jetzt hier nicht die Bundesbildungsministerin Annette Schavan geben. Aber ich möchte noch mal zu diesem Punkt zurück, dass die diesjährigen Streiks trotzdem ja sich, also wenn man so will, beschränken, vielleicht ja auch klug beschränken. Es geht tatsächlich um die Bedingungen des Lernens an Schulen und Hochschulen. Und so erklärt sich ja vielleicht auch, dass die Sympathie ja nun auch ungleich größer ist. Also das ist ja nicht, man kann ja nicht sagen, es wäre eine Bewegung jung gegen alt. Also ich meine, Sie, Herr Professor Grozian, machen auch mit. Verdi hat aufgerufen, GEW ist dabei. Selbst die Präsidentin der Hochschulrektorenkonferenz hat ihr Verständnis geäußert. Die Bundesbildungsministerin wird Studenten empfangen im Juli zu einem Bologna-Gespräch und so weiter und so weiter. Im Grunde genommen ist es doch paradox, es gibt Streiks, aber alle sind dafür. Für die Nein, Forderung. Das stimmt ja nicht. Der Witz ist ja, meine These wäre, dass die Interessenlagen von Studierenden und Schülern und der herrschenden Kultus- und Bildungspolitik seit 1968 nicht mehr so weit auseinandergelegen haben. Und das kann man auch sehr greifbar machen. Sehen die Studenten das auch so? Den Eindruck habe ich nicht. Die verlangen doch nur eine... Die Studenten haben diesen historischen Blick natürlich nicht so ganz. 68 ist für die schon Opa-Zeiten. Sie haben eine andere Lebenssituation, auch eine andere politische Situation. Aber Herr Grozian, de facto wird doch nur eine Reform der Bologna-Reform gefordert. Es wird doch keine radikale... Ah, und das sehe ich aber nicht so. Es wird nicht nur Bologna gefördert. Es wird nicht nur Bologna gefördert. Also das ein Angriff ist ja sehr stark darauf, dass dieser verschulte McDonald des Studiums in 6 Semestern wie eine Pizza durchgeschoben durch das Studium und dann auf den Arbeitsmarkt entlassen, dass das weder dem Bildungsideal noch dem Arbeitsmarktideal noch der Selbstachtung von Studierenden wirklich meinem Weise entspricht. Aber es geht ja doch darüber hinaus. Man sagt auch, ihr könnt nicht ständig 180.000 Leute abweisen in den Universitäten und sie nicht zulassen, weil kein Platz ist. Man sagt auch, die ökonomischen Interessen, denen ihr euch andient, Freie Universität, ein wunderbares Musterbeispiel, das geht einfach nicht so. Bildung hat etwas damit zu tun, dass gebildet wird und dass ausgebildet wird und dass immer eine gewisse Distanz zur Praxis ist. Nicht etwa ein Ausliefern an Praxis, damit alles wunderbar klappt und dass man die Landungsbrücken ausfährt und die jungen Leute dann in die Betriebe, in die Verwaltungen und in die Dienstleistung gehen. Nein, es muss immer ein Spannungsverhältnis geben. Es muss auch einen gewissen Gegensatz sogar geben zwischen einer Ausbildungsinstitution, Hochschule und der Praxis. Denn sonst verändert sich Praxis nicht. Und ich werde im Grunde genommen eigentlich auch als Hochschullehrer sehr bestätigt durch Untersuchungen, die wir selbst an unserem Institut für Politikwissenschaft in Berlin gemacht haben. Da haben wir die Leute gefragt, die entlassen worden sind, die also längst im Beruf stehen, in der Rückschau. Wo hast du denn was gelernt? Wo sind dir die Knöpfchen aufgegangen? Wo hat's ein bisschen gebimmelt in deinem Gehirn? Und hast es Spaß daran? Was sagen die Leute? Bei der Diplomarbeit, bei längeren schriftlichen Arbeiten und so weiter. Bei der Klausur sagen sie, habe ich nichts gelernt. In der Vorlesung habe ich auch nicht sehr viel gelernt. Es zeigt eigentlich das Bedürfnis der jungen Leute, eben nicht nach Fast Food, sondern darum, dass Bildung etwas Zentrales ist. Sie wollen gut gebildet sein und gut ausgebildet sein, um auf den Arbeitsmarkt zu kommen, aber sie wollen darauf auch gut vorbereitet sein. Und das ist auch ihr Anspruch. Wenn man heute mit Unternehmern am Tisch sitzt und die haben 2 Gläser Wein getrunken, dann sagen die einem ganz offen ins Gesicht, wir wollen selbst in unseren Unternehmen Leute, die über den Tellerrand hinweggucken und die vielfältige Qualifikation, die auch wirklich im Ausland waren, die mobil waren. Und alles deutet ja darauf hin, dass dieser Bologna-Prozess ja fast nichts besser gemacht hat, sondern eigentlich alles nur schlechter. Nämlich das Studium ist teurer, die Leute sind nicht mobiler, Studium wird mehr abgebrochen und die Verunsicherung der jungen Leute steigt und steigt. Also es ist Zeit, dass man was ändert. Herr Grozian, eine Frage muss ich Ihnen noch stellen. Woher nehmen Sie eigentlich diesen Elan und diesen Optimismus? Seit 30 Jahren sind Sie bei allen Streik- und Protestbewegungen an den Unis dabei und gebracht hat es ja eigentlich nicht viel. Aber Sie machen immer weiter. Das sehe ich nicht so. Man darf als jemand, der da engagiert ist, nicht nur immer danach schielen, ob man seine Ziele erreicht hat, sondern man muss auch darauf gucken, dass junge Menschen massenhaft etwas lernen bei solchen Prozessen. Und ich glaube, ein Student und eine Studentin und ein Schüler und eine Schülerin, die in solchen Prozessen Erfahrung gemacht haben, die werden vielleicht auch etwas aufmüpfiger im Leben sein und die werden etwas aufmüpfiger mit der Gesellschaft umgehen. Und das ist eigentlich Demokratie. Professor Peter Grotjan, emeritierter Politikwissenschaftler von der Freien Universität Berlin. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren, Herr Grotjan. Dankeschön.